Axum, christliche Großmacht in Afrika. Das Horn von Afrika, 531 nach Christus. Der Duft von Weihrauch und Gewürzen umschmeichelt die Nase, nur manchmal überlagert von der salzigen Seebrise, die vom Roten Meer herüberweht. Die Augen können den Blick gar nicht lassen von all den Kostbarkeiten, die im Hafen auf ihre Verladung warten. Gold und Elfenbein, Schildpatt und andere Luxusgüter. Die ankommenden Schiffe haben Olivenöl und Wein geladen, bringen Seide und Kunstgegenstände aus Glas oder Kupfer. Das aufgeregte Feilschen der Händler vermengt sich zu einem undurchdringlichen Sprachengewirr aus Griechisch und Arabisch, Persisch und der lokalen Sprache Geets. Keine Frage. Die Hafenstadt Adulis zählt zu den bedeutendsten Zentren des antiken Fernhandels, der sich vom Mittelmeer über den Orient und Arabien bis nach Indien entspinnt. Die Gesandten aus Byzanz, die gerade ihr Schiff verlassen, sind jedoch nicht nach Adulis gekommen, um Geschäfte zu machen. Nein, sie sind in diplomatischer Mission unterwegs. Ihr Ziel ist Axum, die prächtige Hauptstadt des gleichnamigen Reiches. Das oströmische Reich mit der Hauptstadt Byzanz, von der griechischen Kultur und dem christlichen Glauben geprägt, sucht Verbündete im Kampf gegen das mächtige Sassanidenreich der Perser. Axum, als eine der ältesten christlichen Nationen überhaupt, erscheint da als idealer Partner. 8 Tage dauert die Reise von Adulis hinauf ins äthiopische Hochland, zur gut 300 Kilometer entfernten Hauptstadt. Der Führer der byzantinischen Gesandten nutzt die Zeit, ihnen die Geschichte Axums näher zu bringen. Die Menschen in Axum führen ihre Wurzeln auf die legendäre Königin von Saba zurück, deren Reich beiderseits des Roten Meeres lag und sowohl den Süden der arabischen Halbinsel als auch das nordöstliche Afrika umfasste. Die Herrscherin, so steht es schon in der Bibel, suchte an der Wende zum ersten vorchristlichen Jahrtausend den jüdischen König Salomon in Jerusalem auf. Während sie sich von dessen sprichwörtlicher Weisheit sehr beeindruckt zeigte, konnte sich dieser ihrer Schönheit nicht entziehen. So kamen sich beide näher, und als die Königin von Saba Jerusalem verließ, war sie von Salomon schwanger. Ihr gemeinsamer Sohn Menelik wurde zum Stammvater der Könige von Axum und später der äthiopischen Kaiser. Abseits der Legende liegen die Ursprünge Axums im Dunkel der Geschichte. Eine erste Erwähnung findet sich im Jahr 60 nach Christus in einem griechischen Handelsreisebuch für das Rote Meer. Die axumitische Hochkultur hat sich wohl aus der Vermischung von Einwanderern aus Arabien mit der am Horn von Afrika ansässigen Bevölkerung zu einer neuen, eigenständigen afrikanischen Zivilisation entwickelt. Ihre Sprache ist Geets, das in einer eigenen Silbenschrift niedergeschrieben wird. Doch auch Griechisch und das auf der arabischen Halbinsel heimische Sabäisch sind vielen Menschen geläufig. Und so verwundert es nicht, dass sich in der Hauptstadt dreisprachige Inschriften finden, die von den Heldentaten der axumitischen Könige künden. Gerade die Verwendung des Griechischen, nicht nur in Inschriften, sondern auch auf den Goldmünzen, belegt das Selbstverständnis, mit dem sich die Menschen in Axum zum Kulturkreis des griechisch geprägten östlichen Mittelmeerraums zählen. Die Gesandtschaft ist endlich in Axum angekommen und erholt sich fürs Erste in einem königlichen Gästehaus von den Strapazen der Reise. Die Byzantiner erinnern sich ungläubig an eine weitere Legende, die ihnen ihr Führer auf dem Weg erzählt hat. Als Menelik, der Sohn der Königin von Saba, das Erwachsenenalter erreicht hatte, soll er sich den brennenden Wunsch erfüllt haben, seinen Vater Salomon kennenzulernen. Doch nach einem längeren Aufenthalt in Jerusalem zog es ihn zurück in seine Heimat Axum. Salomon ließ ihn schweren Herzens ziehen, gab ihm aber 1000 erstgeborene Söhne jüdischer Priester und Edelleute als Begleitung zur Seite. Einige Übermütige unter ihnen, so sagt die Legende weiter, entführten aus dem Tempel in Jerusalem die Bundeslade, jene Truhe aus Akazienholz, in der sich die Steintafeln mit den 10 Geboten befanden, die Moses von Gott erhalten hatte. Seither soll sich das Symbol für den Bund Gottes mit dem Volk Israel in Axum befinden. So entschließen sich die Diplomaten, einen Stadtrundgang zu unternehmen und die Bundeslade zu suchen. Ihr Führer geleitet sie zu einer fünfschiffigen Basilika, die der heiligen Maria von Zion geweiht ist. Dort, genauer gesagt in einer Kapelle unter der Kirche, wird die biblische Bundeslade aufbewahrt, versichert er ihnen. Doch zu Gesicht bekommen die griechischen Gäste die Bundeslade genauso wenig wie alle anderen Menschen. Denn dieses Privileg gebührt einzig einem alten Mönch, der Wache über die Bundeslade und die Gesetzestafeln hält. In jeder Kirche im ganzen Land befindet sich eine Kopie der Gesetzestafeln, Tabot genannt, die aus Alabaster, Marmor oder auch Holz gefertigt ist. An hohen Festtagen, wie dem am Vorabend des Dreikönigstages begangenen Timket-Festes, trägt der Priester die verhüllten Tafeln in einer feierlichen Prozession durch die Stadt. So groß ist die Bedeutung der Gesetzestafeln, dass es in Aksum heißt, wo der Tabot ist, ist die Kirche. Woher kommt eigentlich diese tiefe Verwurzelung im christlichen Glauben, die in Aksum allseits augenfällig ist, fragen sich die Gesandten aus Byzanz. Nun, es war ein Grieche wie Sie, der die frohe Botschaft nach Aksum gebracht habe, erklärt der Führer. Anfang des 4. Jahrhunderts nach Christus überfielen Seeräuber ein griechisches Handelsschiff, raubten die wertvolle Ladung und verkauften die wenigen Überlebenden in die Sklaverei. Der Christ Frumentius aus der Stadt Tyros gelangte so an den königlichen Hof in Aksum. Dort regierte zu jener Zeit König Ezana, der den Einflussbereich des Aksumitischen Reiches deutlich ausweitete. Frumentius stieg dank seiner griechischen Bildung bald in hohe Positionen bei Hofe auf, etwa zum Prinzenerzieher, und brachte dabei der königlichen Familie den christlichen Glauben näher. Als König Ezana ihm ob seiner Verdienste die Freiheit schenkte, machte sich Frumentius nach Alexandria auf, um den dortigen Patriarchen um die Entsendung eines Bischofs nach Aksum zu bitten. Dieser weihte kurzerhand Frumentius selbst zum Bischof, der daraufhin nach Aksum zurückkehrte und die Christianisierung weiter vorantrieb. Heute wird Frumentius sowohl von der äthiopischen als auch der katholischen Kirche als Heiliger verehrt. Der Tag, an dem sich König Ezana taufen lässt und den christlichen Glauben zur Staatsreligion erklärt, ist der Wendepunkt in der Geschichte Aksums und später Äthiopiens. Aksum wird zu einem der allerersten christlichen Staaten der Welt. Die Christianisierung stärkt die Verbindung mit den antiken Staaten des Mittelmeerraumes. Fortan sehen die Kaiser des zwischenzeitlich in West- und Ostrom geteilten Römischen Reiches in Rom und Byzanz Aksum als möglichen Verbündeten ihrer politischen Manöver. Und genau aus diesem Grund sind ja auch die byzantinischen Unterhändler gekommen. Die Gesandten sind vom Anblick der ganz eigenen Pracht von Aksum, dieser Königsstadt im ostafrikanischen Hochland, überwältigt. Zahllose Paläste säumen die Straßen, die alle einem auf ineinander verschachtelten Rechtecken beruhenden Bauplan zu folgen scheinen. Den mit einer Grundfläche von 80 mal 120 Metern größten Palast soll, so erzählt der Führer, die Königin von Saba höchst selbst bewohnt haben. Die einfache Bevölkerung lebt in engstehenden Lehmhäusern, die oft mehrere Stockwerke in die Höhe ragen. Am beeindruckendsten sind jedoch hunderte von Stelen, die über die Gräber der Verstorbenen wachen und wohl aus der Frühzeit des Aksumitischen Reiches stammen. Manche dieser freistehenden, nach oben schmal zulaufenden Pfeiler ragen bis zu 25 Metern in die Höhe und erinnern weithin sichtbar an die Grabstätten mächtiger Könige. Häufig sind die Stelen im Stile einer Fassade gestaltet und haben Ähnlichkeit mit einem Hochhaus. Andere zeigen Reliefs mit Szenen aus dem Leben der Verstorbenen. Alle Stelen sind jeweils aus einem einzigen Stein gehauen. Die geballte Kraft einer Vielzahl von Arbeitselefanten dürfte notwendig gewesen sein, um die bis zu 500 Tonnen schweren Steine vom gut 5 Kilometer entfernten Steinbruch hierher zu bringen. Bei der mit 30 Metern größten aller Stelen war die Mühe allerdings vergeblich. Sie ist bereits beim Aufstellen umgefallen und zerbrochen. Endlich werden die byzantinischen Gesandten zum König vorgelassen. Auf dem Thron von Aksum sitzt zu dieser Zeit Kaleb Ella Asbeha, der den Herrschertitel Negus Negesti trägt, was so viel heißt wie König der Könige. Den Diplomaten tritt ein stolzer Mann im besten Alter entgegen. Seinen Kopf ziert ein mit Gold durchwirktes und kunstvoll gefaltetes Leinentuch, das auf jeder Seite mit 4 Goldketten behängt ist. Goldene Reifen schmücken Hals und Arme des Königs. Kaleb trägt ein offenes Hemd, das mit Perlenschnüren verziert ist, und um die Lenden ein edles Tuch. In Händen hält er einen vergoldeten Schild und 2 ebenso vergoldete Lanzen. Bereitwillig hört sich Kaleb das Begehren der Unterhändler an. Schließlich ist es erst 10 Jahre her, dass die Byzantiner ihn mit Transportschiffen und Hilfstruppen bei dem Unterfangen unterstützt haben, die Kontrolle über die südarabischen Provinzen zurückzugewinnen. Denn das Volk der Himjariten hatte sich gegen die aksumitische Herrschaft erhoben und ein Massaker an den dort lebenden Christen verübt. Mit Hilfe von Byzanz gelang es Kaleb, die von den Persern unterstützten Himjariten entscheidend zu schlagen. Er setzte einen neuen Vasallenkönig ein und befahl den umgehenden Wiederaufbau der Kirchen. Jetzt bitten die Gesandten im Namen des byzantinischen Kaisers Justinianus um Rückendeckung im Kampf gegen das persische Sassanidenreich. Vor allem geht es um eine gemeinsame Politik zur Sicherung der Handelsroute nach Indien. Kaleb sagt den byzantinischen Gesandten seine volle Unterstützung zu. Schließlich ist ein ungestörter Indienhandel im ureigensten Interesse der Aksumiten. Der Mission der oströmischen Gesandten ist damit Erfolg beschieden. Zufrieden kehren die Diplomaten nach Byzanz zurück. Es ist vor allem der Fernhandel, auf dem sich der Reichtum von Aksum gründet. Doch auch die Landwirtschaft trägt zum Wohlstand bei. Dank Terrassierung und künstlicher Bewässerung der im trockenen Hochland gelegenen Ackerböden können die Bauern gute Ernten einfahren. Angebaut werden sowohl importierte Pflanzen wie zum Beispiel Weizen, als auch lokale Gewächse wie die robuste Getreidesorte Teff, die sogar bei Hitze und Trockenheit gut gedeiht. Daraus machen die Menschen ein Sauerbrot, das sie auf einer großen Lehmpfanne über einem Feuer aus getrockneten Kuhfladen backen. In der Viehzucht spielen neben Schaf- und Ziegenherden vor allem Rinder eine wichtige Rolle, da sie sowohl als Nahrungsquelle als auch als Zugtiere gebraucht werden. Auch die einheimischen Handwerker haben es zu beachtlichen Fertigkeiten gebracht, etwa in der Metallbearbeitung. Aksum ist das einzige Land in Afrika, das abgesehen von den römischen Provinzen an der afrikanischen Mittelmeerküste eigene Münzen herstellt. Die Kupfermünzen sind vor allem für den lokalen Gebrauch bestimmt und überwiegend in der lokalen Sprache Gez beschriftet. Die Goldmünzen dagegen weisen Inschriften in Griechisch auf und sind auch in Größe und Gewicht an das Münzwesen des Byzantinischen Reiches angelehnt. Sie zirkulieren überall da, wo die Aksumiten Handel treiben. Das Erscheinungsbild der Münzen ändert sich über die Jahrhunderte kaum. Schließlich fördert der hohe Wiedererkennungswert die Akzeptanz der aksumitischen Geldstücke im internationalen Handel. Auf den Münzen ist der jeweils regierende Herrscher abgebildet. Das stets nach rechts gewendete Haupt des Königs erscheint auf beiden Seiten einer jeden Münze. Auf der Vorderseite trägt der Herrscher eine mehrstöckige Tiara als Krone und hält einen Speer in der Hand. Auf der Rückseite hingegen ziert das königliche Haupt ein feines Kopftuch sowie ein Olivenzweig. Die Münzen zeigen symbolisch die 2 Seiten des Königs, einmal Kriegsherr, einmal Friedensfürst. Während der von 515 bis 545 dauernden Regentschaft Kalebs erreicht Aksum seine größte machtpolitische Ausdehnung. Doch als der König am Ende seiner Regierungszeit auf der arabischen Halbinsel schmerzvolle militärische Niederlagen einstecken muss, verzichtet er auf den Thron und verbringt seine letzten Lebensjahre in der Abgeschiedenheit eines Klosters. Die arabische Halbinsel, insbesondere die Stadt Mekka, soll schließlich zum Schicksal des aksumitischen Großreichs werden. Denn im Jahre 571, bezeichnenderweise dem Geburtsjahr des Propheten Mohammed, wird das aksumitische Heer vor Mekka von mit den Persern verbündeten Truppen deutlich geschlagen. so dass sich die Axumiten bald ganz von der arabischen Halbinsel zurückziehen müssen. Vor allem aber steht die Stadt Mekka für den Siegeszug des Islams, der sich nach dem Tode Mohammeds im Jahre 632 rasend schnell in den Ländern dies und jenseits des Roten Meeres verbreitet. So fällt das bis dahin christliche Ägypten bereits im Jahr 642. Die Christen in Axum bleiben dagegen weitgehend unbehelligt, denn zu Zeiten der Verfolgung gewährten sie den Anhängern Mohammeds Unterschlupf, so dass der Prophet selbst befiehlt, Axum zu verschonen. Doch es ist ein anderes Axum, das überlebt. Abgeschnitten vom Fernhandel und der übrigen Christenheit ziehen sich die Menschen ins äthiopische Hochland zurück und begeben sich, unfreiwillig, in eine mehr als ein Jahrtausend dauernde Isolation. So kommt es, dass auch heute noch in der äthiopisch-orthodoxen Kirche die Traditionen der altorientalischen Christen weiterleben, die sich im 5. Jahrhundert von der Entwicklung der römisch-katholischen bzw. griechisch-orthodoxen Kirche des Mittelmeerraums abgekoppelt haben. Die Stadt Axum verliert in der Folge zwar ihren Status als Hauptstadt und Königssitz, sie bleibt dennoch die heilige Stadt der Äthiopier. Hier liegt in ihrem Glauben noch immer die Bundeslade unter der Kirche der heiligen Maria von Zion. Hier wurden bis ins 20. Jahrhundert die äthiopischen Herrscher gekrönt. Erst 1975 findet das äthiopische Kaisertum sein Ende mit der erzwungenen Abdankung von Kaiser Haile Selassie, dem 225. Nachfolger des Sohnes der Königin von Saba. Weit ab vom afrikanischen Kontinent befindet sich das Nomadenvolk der Hunnen auf seinem endlosen Zug nach Westen. Von seinem Ausgangspunkt, der Wüste Gobi, hat es sich bereits weit entfernt. Auf der Jahrhunderte währenden Reise müssen sich die Hunnen immer wieder an neue Bedingungen und wechselnde Umgebungen anpassen. Als hilfreich erweisen sich dabei die jeweiligen Lebensweisen der einheimischen Völker, die die Hunnen in Teilen bereitwillig übernehmen. Im hunnischen Reiterkampfstil mit Bogen und Lasso sind beispielsweise indo-iranische Einflüsse erkennbar. Die künstlerische Form des Tierstils dagegen weist auf die Tradition sibirischer Völker hin. Insgesamt kann man die Hunnen, deren Geschichte vor ihrem Auftritt als Auslöser der Völkerwanderung im 4. Jahrhundert nach Christus im Dunkel der Geschichte liegt, in vielerlei Hinsicht als Lebenskünstler bezeichnen.